Zu ihrem Debüt vor der Nationalelf, die nach ihrem Triumph beim FIFA World Cup der Frauen unter 17 Jahren 2016 in die Heimat zurückkehrte, gab das staatliche Sportkomitee am 26. Oktober im Restaurant Ongnyu in Pyongyang ein Bankett. Daran nahmen Choi Ryong-hae, stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des staatlichen Sportkomitees, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die jungen Fußballweltmeisterinnen und ihre Trainer und Familien teil.